Sechstes Kapitel: Gedankenphantome als Evangelienschreiber. Schichten sind das Ergebnis eines Werdeganges. Spricht man von Schichten oder Quellen in den Evangelien, so soll damit angedeutet werden, dass diese Schichten einen literarischen Entwicklungsprozess durchgemacht haben, ehe sie die endgültige Form erhielten, in der sie nun vorliegen. Gelingt es wirklich, Schichtenbildung besonders im Markus-Evangelium zu konstatieren, so wäre damit theoretisch die Möglichkeit gegeben, das angeblich ursprüngliche, das heißt noch unverfälschte Jesusbild von den verunreinigenden Schmutzschichten der Gemeindelegende zu säubern, bekanntlich das heiß ersehnte Ziel aller liberaltheologischen Kritik. Seitdem Markus im Rufe steht, das älteste Evangelium zu sein, war es natürlich immer das hervorragendste Objekt der theologischen Markscheidekunst. Zwei das Markus-Evangelium betreffende Schichtungshypothesen haben wir bereits geprüft und als offensichtliche Fehlspekulation ablehnen müssen. Da kommt mir nun mitten in dieser Niederschrift noch rechtzeitig der vorläufig allerneueste Versuch dieser Art zu Gesicht. Laut und zuversichtlich verkündet der Autor dieser neuesten Arbeit, das Problem der Schichtenbildung endgültig im bejahenden Sinne gelöst zu haben. Wir wollen darum nicht zögern, uns seine funkelnagelneue Hypothese mit gebührender Aufmerksamkeit kritisch vorzunehmen. Drittens, das Werden des Markus-Evangeliums nach der Hypothese von E. Hirsch. Das zweibändige neue Werk des Theologen E. Hirsch über die Frühgeschichte des Evangeliums erweckt schon des Umstandes wegen unser Interesse, weil der Verfasser die zur Zeit in Mode gekommene formgeschichtliche Betrachtungsweise ablehnt und, wie übrigens auch Thiel vor ihm, zu den strengen literarkritischen Methoden der klassischen deutschen Evangelienforschung zurückkehrt. Neutestamentliche Literarkritik ist bei der heutigen Theologengeneration nicht mehr beliebt, vor allem wohl deshalb nicht, weil sich mit der Zeit immer deutlicher herausgestellt hatte, dass sie beispielsweise hinsichtlich der synoptischen Frage nur lauter widersprechende Resultate hervorzubringen vermag und überhaupt auf die historische Grundmasse des Lebens Jesu wie ein Ätzmittel wirkt. Hirsch will nun gerade zeigen, dass aus der Blüte der Literarkritik von einer intelligenten Biene auch ein vorzüglicher historischer Honig herausgewühlt werden könne. Feinsäuberlich hat Kirsch die unnützen legendarischen Abraumschichten beiseite geschafft und das granitene Urgestein der Geschichte des Lebens Jesu nun allen Augen sichtbar bloßgelegt. Da die Gefahr besteht, dass der mit der synoptischen Materie nicht genau Vertraute von der Schwere der Hirschschen Gelehrsamkeit wehrlos erdrückt wird, der Kritiker hat sein schwieriges Thema mit großem Fleiß und Scharfsinn bis in alle Details hinein behandelt, so müssen wir desto gründlicher untersuchen, auf welche kritische Art und Weise Hirsch zu seinem positiven Ergebnis gelangt ist. Wir verteilen unsere Begutachtung der neuesten Hypothese auf drei Kapitel und betiteln die Erörterungen im vorliegenden Kapitel wie folgt: Gedankenphantome als Evangelienschreiber. Mit der literarkritischen Analyse des Markus-Evangeliums hat sich Hirsch, wie er einmal erwähnt, seit Jahren beschäftigt und er deutet nirgends an, dass er die Anregung zu dem Leitgedanken seiner Hypothese dritter Seite verdankt. Umso auffälliger wirkt die Ähnlichkeit der Grundzüge seiner These mit der Spekulation von Thiel. Dieser glaubt, im Markus-Evangelium drei Unterevangelien festgestellt zu haben, die von einem Redaktor mechanisch ineinander geschachtelt seien. Zu unserer Überraschung vernehmen wir jetzt von Hirsch, dass er ebenfalls einen Redaktor entdeckt hat, der genauso mechanisch eine ähnliche Schachtelungsarbeit ausführte. Ein Unterschied besteht nur darin, dass der Redaktor bei Hirsch nicht drei, sondern zwei Unterevangelien zusammenklempnerte. Der Vergleich mit dem Klempner stammt von Hirsch. Während ferner die drei Unterevangelien bei Thiel durchaus inhaltlich verschieden sind, erweisen sich die beiden Vorlageschriften der Hypothese von Hirsch nicht als völlig selbstständig, Beide haben vielmehr neben verschiedenartigen Partien einen umfangreichen Bestand an Erzählungsstoff gemeinsam. Mit dem von Hirsch ermittelten beiden Unterevangelien eröffnen wir die Prüfung der Hirschschen Hypothese. Die erste dieser Schichten oder Quellen kennzeichnet Hirsch als Markus der Erste, die zweite als Markus der Zweite. Wie immer konzentrieren wir das Interesse auch jetzt auf die angeblichen Verfasser dieser Schriften. Was kann uns Hirsch von ihnen berichten? Vom Autor Markus dem Ersten hören wir, dass er als Augenzeuge erzählt, was er im Umgang mit Jesus selbst erlebt hat. Diese Tatsache genügt, unsere Aufmerksamkeit in den höchsten Grad der Bereitschaft zu versetzen. Als Hirsch die schriftstellerischen Qualitäten dieses Augenzeugen unter die Lupe nahm, erlebte er eine freudige Überraschung. Markus der Erste enthüllte sich nämlich geradezu als Musterbild eines guten, korrekten Berichterstatters. Es gibt und gab, versichert uns Hirsch, auf der ganzen Welt keinen Menschen, der sich besser zum Biographen eignete, als eben unser Markus der Erste. Alle Achtung vor solch großartiger Entdeckung. Das Biographenideal ist in und mit Markus dem Ersten Wirklichkeit geworden. Dieser urchristliche Autor war kein Reflekteur, sondern bietet einfache und durchsichtige Geschichte. Charakteristisch für ihn ist schlichte, wahrhaftige Wiedergabe des Erlebten ohne Drum und Dran. Wundervolle Klarheit und Knappheit und Bestimmtheit zeichnen seine einzig dastehende schriftstellerische Arbeitsweise aus. Von diesem Biographenideal wird nichts beschönigt, nichts verklärt. Wir erfahren von diesem Augenzeugen also die nackte, reine Wahrheit und die in nichts getrübte Tatsächlichkeit des geschichtlichen Lebens Jesu.